Der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongiljos zufolge hielt die Gebirgsgesellschaft vom 15. Juni für seelische Einheit am 6. Juni im Stadtbezirk Kuro in Seoul ein Sportfest für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung ab. Daran nahmen teil die Mitglieder der südlichen Direktion der gesamten Nationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und der Unterstützungsgesellschaft für politische Häftlinge unter dem Rat der Bewegung der Familien für die Demokratisierung Südkoreas.